Yoda, Andy mit dem Handy. Yoda steht so auf die Mandy, doch die Cindy mag er auch, denn die hat den schönsten Bauch. Yo, so ist das und nicht anders. Yo, so ist das und nicht anders. Doch die Cindy, die ist treu, denn die Cindy liebt den Roy. Doch der Roy, der mag auch Männer, denn der Roy ist alles Könner. Yo, so ist das. Yo, so ist das. Gott, so viele Leute, da liebt ja jeder jeden. So ist das nun mal heute, egal was alle reden. Weil der Roy, der steht auf Justin, doch der hat ne Gymnasiastin. Doch da gibt's ja noch den Mike, schlank gebaut mit coolem Bike. Jo, so ist das und nicht anders. Jo, so ist das und nicht anders. Yo, die Nancy mag nur Frauen, denn nur Frauen kann man trauen. Yo, das gleiche denkt Doreen, sie kann Peggy gut verstehen. Yo, so ist das. Yo, so ist das. Oh Gott, so viele Leute, da lebt ja jeder jeden. So ist das nun mal, Leute, egal was alle reden. Ronny hätte gern Turn mit Yvonne und Sexy Björn. Der Kevin sucht sein Tantra mit der Ulla und der Sandra. Jo, so ist das und nicht anders. Jo, so ist das und nicht anders. Und alle suchen kräftig weiter, Männer, Frauen, Facharbeiter. Keiner gibt die Hoffnung auf und alle sind total gut drauf. Jo, so ist das